don carlos infant von spanien ein dramatisches gedicht von friedrich von schiller zweiter akt neunter bis zwölfter auftritt diese librivox aufnahme ist in öffentlichem besitz neunter auftritt die prinzessin allein sie steht noch betäubt außer fassung nachdem er hinaus ist eilt sie ihm nach und will ihn zurückrufen prinz noch ein wort prinz hören sie er geht auch das noch er verachtet mich da steh ich in fürchterlicher einsamkeit verstoßen verworfen sie sinkt auf einen sessel nach einer pause nein verdrungen nur verdrungen von einer nebenbuhlerin er liebt kein zweifel mehr er hat es selbst bekannt doch wer ist diese glückliche so viel ist offenbar er liebt was er nicht sollte er fürchtet die entdeckung vor dem könig verkriecht sich seine leidenschaft warum vor diesem der sie wünschte oder ist's der vater nicht was er im vater fürchtet als ihm des königs buhlerische absicht verraten war da jauchzten seine mienen frohlockt er wie ein glücklicher wie kam es daß seine strenge tugend hier verstummte hier eben hier was kann denn er dabei er zu gewinnen haben wenn der könig der königin die sie hält plötzlich ein von einem gedanken überrascht zu gleicher zeit reißt sie die schleife die ihr Carlos gegeben hat, von dem Busen, betrachtet sie schnell und erkennt sie. O, ich Rasende! Jetzt, endlich, jetzt! Wo waren meine Sinne? Jetzt gehen mir die Augen auf. Sie hatten sich lang geliebt, eh der Monarch sie wählte. Nie ohne sie sah mich der Prinz, sie also, sie war gemeint, wo ich so grenzenlos, so warm, so wahr mich angebetet glaubte. O, ein Betrug, der ohne Beispiel ist, und meine Schwäche hab ich ihr verraten. Stillschweigen. Dass er ganz ohne Hoffnung lieben sollte, ich kann's nicht glauben. Hoffnungslose Liebe besteht in diesem Kampfe nicht. Zu schwelgen, wo unerhört der glänzendste Monarch der Erde schmachtet, wahrlich, solche Opfer bringt hoffnungslose Liebe nicht. Wie feurig war nicht sein Kuss, wie zärtlich drückt er mich, wie zärtlich an sein schlagend Herz. Die Probe war fast zu kühn für die romantische Treue, die nicht erwidert werden soll. Er nimmt den Schlüssel an, den, wie er sich beredet, die Königin ihm zugeschickt. Er glaubt an diesen Riesenschritt der Liebe. Kommt, kommt wahrlich, kommt! So traut er Philipps Frau die rasende Entschließung zu. Wie kann er, wenn hier nicht große Proben ihn ermuntern? Es ist am Tag, er wird erhört. Sie liebt. Beim Himmel, diese Heilige empfindet. Wie fein ist sie. Ich zitterte, ich selbst, vor dem erhabnen Schreckbild dieser Tugend. ein höheres wesen ragt sie neben mir in ihrem glanz erlösch ich ihrer schönheit mißgönnt ich diese hohe ruhe frei von jeder wallung sterblicher naturen und diese ruhe war nur schein sie hätte an beiden tafeln schwelgen wollen hätte den götterschein der tugend schau getragen und doch zugleich des lasters heimliche entzückungen zu naschen sich erdreistet das durfte sie das sollte ungerochen der gauklerin gelungen sein gelungen weil sich kein rächer meldet nein bei gott ich betete sie an das fordert rache der könig wisse den betrug der könig nach einigem besinnen ja recht das ist ein weg zu seinem ohre sie geht ab ein zimmer im königlichen palaste zehnter auftritt herzog von alba pater domingo domingo was wollten sie mir sagen alba eine wichtge entdeckung die ich heut gemacht worüber ich einen aufschluß haben möchte domingo welche entdeckung wovon reden sie alba prinz carlos und ich begegnen diesen mittag uns im vorgemach der königin ich werde beleidigt wir erhitzen uns der streit wird etwas laut wir greifen zu den schwertern die königin auf das getöse öffnet das zimmer wirft sich zwischen uns und sieht mit einem blick despotischer vertrautheit den prinzen an es war ein einz'ger blick sein arm erstarrt er fliegt an meinen hals ich fühle einen heißen kuß er ist verschwunden domingo nach einigem stillschweigen das ist sehr verdächtig herzog sie mahnen mich an etwas ähnliche gedanken ich gesteh es keimten längst in meiner brust ich flohe diese träume noch hab ich niemand sie vertraut es gibt zwei schneidge klingen ungewisse freunde ich fürchte diese schwer zu unterscheiden noch schwerer zu ergründen sind die menschen entwischte worte sind beleidigte vertraute drum begrub ich mein geheimnis bis es die zeit ans licht hervorgewälzt gewisse dienste königen zu leisten ist mißlich herzog ein gewagter wurf der fehlt er seine beute auf den schützen zurückgeprallt ich wollte was ich sage auf eine hostie beschwören doch ein augenzeugnis ein erhaschtes wort ein blatt papier fällt schwerer in die waage als mein lebendigstes gefühl verwünscht daß wir auf spanschem boden stehn alba warum auf diesem nicht domingo an jedem andern hofe kann sich die leidenschaft vergessen hier wird sie gewarnt von ängstlichen gesetzen die spanschen königinnen haben müh zu sündigen ich glaub es doch zum unglück nur da gerade da nur wo es uns am besten glückte sie zu überraschen alba hören sie weiter carlos hatte heut gehör beim könig eine stunde währte die audienz er bat um die verwaltung der niederlande laut und heftig bat er, ich hört es in dem kabinett. Sein auge war rot geweint, als ich ihm an der türe begegnete. Den mittag drauf erscheint er mit einer miene des triumphs. Er ist entzückt, daß mich der könig vorgezogen, er dankt es ihm, die sachen stehen anders, sagt er, und besser. Heucheln konnt er nie. Wie soll ich diese Widersprüche reimen? Der Prinz frohlockt, hintangesetzt zu sein, und mir erteilt der König eine Gnade mit allen Zeichen seines Zorns. Was muss ich glauben? Wahrlich, diese neue Würde sieht einer Landsverweisung ähnlicher als einer Gnade. Domingo. Dahin also wär es gekommen? Dahin? Und ein Augenblick zertrümmerte, was wir in Jahren bauten? Und sie so ruhig, so gelassen? Kennen Sie diesen Jüngling? Ahnen Sie, was uns erwartet, wenn er mächtig wird? Der Prinz. Ich bin sein Feind nicht. Andere Sorgen nagen an meiner Ruhe, Sorgen für den Thron, für Gott und seine Kirche. Der Infant. Ich kenn ihn, ich durchdringe seine Seele, hegt einen schrecklichen Entwurf. Toledo. Den rasenden Entwurf, Regent zu sein und unsern heil'gen Glauben zu entbehren. Sein Herz entglüht für eine neue Tugend, die, stolz und sicher und sich selbst genug, von keinem Glauben betteln will. Er denkt, sein Kopf entbrennt von einer seltsamen Chimäre, er verehrt den Menschen. Herzog, ob er zu unserm König taugt? Alba. Phantomen. Was sonst? Vielleicht auch jugendlicher Stolz, der eine Rolle spielen möchte. Bleibt ihm eine andere Wahl? Das geht vorbei, trifft ihn einmal die Reihe zu befehlen. Domingo. Ich zweifle. Er ist stolz auf seine Freiheit, des Zwanges ungewohnt, womit man Zwang zu kaufen sich bequemen muss. Taugt er auf unsern Thron? Der kühne Riesengeist wird unserer Staatskunst Linien durchreißen. Umsonst versucht ich's, diesen trotzgen Mut in dieser Zeiten Wollust abzumatten. Er überstand die Probe. Schrecklich ist in diesem Körper dieser Geist. Und Philipp wird 60 Jahr alt. Alba. Ihre Blicke reichen sehr weit. Domingo. Er und die Königin sind eins. Schon schleicht, verborgen zwar, in beider Brust das Gift der Neuerer. Doch bald genug, gewinnt es Raum, wird es den Thron ergreifen. Ich kenne diese Valois. Fürchten wir die ganze Rache dieser stillen Feindin, wenn Philipp Schwächen sich erlaubt. Noch ist das Glück uns günstig. Kommen wir zuvor. In eine Schlinge stürzen beide. Jetzt ein solcher Wink dem Könige gegeben. Bewiesen oder nicht bewiesen, viel ist schon gewonnen, wenn er wankt. Wir selbst, wir zweifeln beide nicht. Zu überzeugen fällt keinem Überzeugten schwer. Es kann nicht fehlen, wir entdecken mehr, sind wir vorher gewiss, dass wir entdecken müssen. alba doch nun die wichtigste von allen fragen wer nimmts auf sich den könig zu belehren domingo noch sie noch ich erfahren sie also was lange schon des großen planes voll mein stiller fleiß dem ziele zugetrieben noch mangelt unser bündnis zu vollenden die dritte wichtigste person der könig liebt die prinzessin eboli ich nähre die leidenschaft die meinen wünschen wuchert ich bin sein abgesandter unserm plane erzieh ich sie in dieser jungen dame gelingt mein werk soll eine bundsverwandtin soll eine königin uns blühn sie selbst hat jetzt in dieses zimmer mich berufen ich hoffe alles jene lilien von valois zerknickt ein spansches mädchen vielleicht in einer mitternacht alba was hör ich ists wahrheit was ich jetzt gehört beim himmel das überrascht mich ja der streich vollendet dominikaner ich bewundre dich jetzt haben wir gewonnen domingo still wer kommt sie ists sie selbst alba ich bin im nächsten zimmer wenn man domingo schon recht ich rufe sie der herzog von alba geht ab elfter auftritt die prinzessin domingo domingo zu ihren befehlen gnädge fürstin prinzessin dem herzog neugierig nachsehend sind wir etwa nicht ganz allein sie haben wie ich sehe noch einen zeugen bei sich domingo wie prinzessin wer war es der eben jetzt von ihnen ging domingo der herzog von alba gnädge fürstin der nach mir um die erlaubnis bittet vorgelassen zu werden prinzessin herzog alba was will der was kann er wollen wissen sie vielleicht es mir zu sagen domingo ich und eh ich weiß was für ein vorfall von bedeutung mir das lang entbehrte glück verschafft der fürstin von eboli mich wiederum zu nähern pause worin er ihre antwort erwartet ob sich ein Umstand endlich vorgefunden, der für des Königs Wünsche spricht, ob ich mit Grund gehofft, dass bessere Überlegung mit einem Anerbieten sie versöhnt, das Eigensinn, das Laune bloß verworfen? Ich komme voll Erwartung, Prinzessin. Brachten sie dem König meine letzte Antwort? Domingo. Noch verschob ich's, ihn so tödlich zu verwunden. Noch, gnädge Fürstin, ist es Zeit. Es steht bei Ihnen, sie zu mildern. Prinzessin. Melden Sie dem König, dass ich ihn erwarte. Domingo. Darf ich das für Wahrheit nehmen, schöne Fürstin? Prinzessin. Für Scherz doch nicht. Bei Gott, sie machen mir ganz bange. Wie? Was hab ich denn getan, wenn sogar sie? Sie selber sich entfärben. Domingo. Prinzessin, diese Überraschung, kaum kann ich es fassen. Prinzessin. Ja, hochwürdger Herr, das sollen Sie auch nicht. Um alle Güter der Welt möcht ich nicht haben, dass Sie's fassten. Genug für Sie, dass es so ist. ersparen sie sich die mühe zu ergrübeln wessen beredsamkeit sie diese wendung danken zu ihrem trost setz ich hinzu sie haben nicht teil an dieser sünde auch wahrhaftig die kirche nicht obschon sie mir bewiesen daß fälle möglich wären wo die kirche sogar die körper ihrer jungen töchter für höhere zwecke zu gebrauchen wüßte auch diese nicht dergleichen fromme gründe ehrwürdger herr sind mir zu hoch domingo sehr gerne prinzessin nehm ich sie zurück sobald sie überflüssig waren prinzessin bitten sie von meinetwegen den monarchen ja zu dieser handlung mich nicht zu verkennen was ich gewesen bin ich noch die lage der dinge nur hat seitdem sich verwandelt als ich sein anerbieten mit entrüstung zurückestieß da glaubt ich im besitze der schönsten königin ihn glücklich glaubte die treue gattin meines opfers wert das glaubt ich damals damals freilich jetzt jetzt weiß ich's besser domingo fürstin weiter weiter ich hör es wir verstehen uns prinzessin genug sie ist erhascht ich schone sie nicht länger die schlaue diebin ist erhascht den könig ganz spanien und mich hat sie betrogen sie liebt ich weiß es daß sie liebt ich bringe beweise die sie zittern machen sollen der könig ist betrogen doch bei gott er sei es ungerochen nicht die larve erhabner übermenschlicher entsagung reiß ich ihr ab daß alle welt die stirne der sünderin erkennen soll es kostet mich einen ungeheuern preis doch das entzückt mich das ist mein triumph doch sie noch einen größern domingo nun ist alles reif erlauben sie daß ich den herzog rufe er geht hinaus prinzessin erstaunt was wird das zwölfter auftritt die prinzessin herzog alba domingo domingo der den herzog hereinführt unsere nachricht herzog alba kommt hier zu spät die fürstin eboli entdeckt uns ein geheimnis das sie eben von uns erfahren sollte alba mein Besuch wird dann um so viel minder sie befremden. Ich traue meinen Augen nicht. Dergleichen Entdeckungen verlangen Weiberblicke. Prinzessin, Sie sprechen von Entdeckungen? Domingo, wir wünschten zu wissen, gnädge Fürstin, welchen Ort und welche bessere Stunde Sie, Prinzessin. Auch das. So will ich morgen Mittag Sie erwarten. Ich habe Gründe, dieses strafbare Geheimnis länger nicht zu bergen, es nicht länger mehr dem König zu entziehen. Alba, das war es, was mich hergeführt. Sogleich muß der Monarch es wissen. Und durch Sie, Prinzessin, muß er das. Wem sonst, wem sollt er lieber glauben als der strengen, der wachsamen Gespielin seines Weibes? Domingo. Wem mehr als ihnen, die, sobald sie will, ihn unumschränkt beherrschen kann alba ich bin erklärter feind des prinzen domingo eben das ist man gewohnt von mir vorauszusetzen die fürstin eboli ist frei wo wir verstummen müssen zwingen pflichten sie zu reden pflichten ihres amts der könig entflieht uns nicht wenn ihre winke wirken und dann vollenden wir das werk alba doch bald gleich jetzt muß das geschehn die augenblicke sind kostbar jede nächste stunde kann mir den befehl zum abmarsch bringen domingo sich nach einigem überlegen zur fürstin kehrend ob sich briefe finden ließen briefe freilich von dem infanten aufgefangen müßten hier wirkung tun laß sehen nicht wahr ja sie schlafen doch so deucht mir in demselben gemache mit der königin prinzessin zunächst an diesem doch was soll mir das domingo wer sich auf schlösser gut verstünde haben sie bemerkt wo sie den schlüssel zur schatulle gewöhnlich zu bewahren pflegt prinzessin nachdenkend das könnte zu etwas führen ja der Schlüssel wäre zu finden, denk ich. Domingo. Briefe wollen Boten. Der Königin Gefolg ist groß. Wer hier auf eine Spur geraten könnte. Gold vermag zwar viel. Alba. Hat niemand wahrgenommen, ob der Infant Vertraute hat? Domingo. Nicht einen. In ganz Madrid nicht einen. Alba. Das ist seltsam. Domingo. Das dürfen Sie mir glauben. Er verachtet den ganzen Hof. Ich habe meine Proben. Alba. Doch wie? Hier eben fällt mir ein, als ich von dem Gemach der Königin herauskam, stand der Infant bei einem ihrer Pagen. Sie sprachen heimlich. Prinzessin, rasch einfallend. Nicht doch, nein, das war von etwas anderm. Domingo, können wir das wissen? Nein. Der Umstand ist verdächtig. Zum Herzog. Und kannten Sie den Pagen? Prinzessin. Kinderpossen! Was wird's auch sonst gewesen sein? Genug, ich kenne das. Wir sehen uns also wieder, eh ich den König spreche. Unterdessen entdeckt sich viel. Domingo. Sie auf die Seite führend. Und der Monarch darf hoffen, ich darf es ihm verkündigen, gewiß, und welche schöne Stunde seinen Wünschen Erfüllung endlich bringen wird, auch dies, Prinzessin, in einigen Tagen werd ich krank, man trennt mich von der Person der Königin, das ist an unserm Hofe Sitte, wie Sie wissen. Ich bleibe dann auf meinem Zimmer. Domingo, glücklich! Gewonnen ist das große Spiel. Trotz sei geboten allen Königinnen. Prinzessin, horch! Man fragt nach mir. Die Königin verlangt mich. Auf Wiedersehen. Sie eilt ab. Ende von zweiter Akt, 12. Auftritt.